Der Ring des Polykrates von Friedrich von Schiller. Er stand auf seines Daches Zinnen, er schaute mit vergnügten Sinnen auf das beherrschte Samos hin. Dies alles ist mir untertänig, begann er zu Ägyptens König, gestehe, dass ich glücklich bin. Du hast der Götter Gunst erfahren, die vormals deinesgleichen waren, sie zwingt jetzt deines Zepters Macht. Doch einer lebt noch, sie zu rächen. Dich kann mein Mund nicht glücklich sprechen, solang des Feindes Auge wacht. Und eh der König noch geendet, da stellt sich, von Milet gesendet, ein Bote dem Tyrannen dar. Lass, Herr, des Opfers Düfte steigen und mit des Lorbeers muntern Zweigen bekränze dir dein festlich Haar. Getroffen sank dein Feind vom Speere, mich sendet mit der frohen Meere dein treuer Feldherr Polydor. Und nimmt aus einem schwarzen Becken noch blutig zu der beiden Schrecken ein wohlbekanntes Haupt hervor. Der König tritt zurück mit Grauen. Doch warn ich dich, dem Glück zu trauen, versetzt er mit besorgtem Blick. Bedenk, auf ungetreuen Wellen, wie leicht kann sie der Sturm zerschellen, schwimmt deiner Flotte zweifelnd Glück. Und eh er noch das Wort gesprochen, hat ihn der Jubel unterbrochen, der von der Rede jauchzend schallt. Mit fremden Schätzen reich beladen, kehrt zu den heimischen Gestaden der Schiffe mastenreicher Wald. Der königliche Gast erstaunet. Dein Glück ist heute gut gelaunet, doch fürchte seinen Unbestand. Der Kreter waffenkund'ge Scharen betreuen dich mit Kriegsgefahren, schon nahe sind sie diesem Strand. Und eh ihm noch das Wort entfallen, da sieht man's von den Schiffen wallen und tausend Stimmen rufen, Sieg! Von Feindesnot sind wir befreiet, die Kreta hat der Sturm zerstreuet, vorbei, geendet ist der Krieg. Das hört der Gastfreund mit Entsetzen. Fürwahr, ich muß dich glücklich schätzen, doch, spricht er, zittre ich für dein Heil. Mir grauet vor der Götter Neide, des Lebens ungemischte Freude ward keinem irdischen zuteil. Auch mir ist alles wohl geraten. Bei allen meinen Herrschertaten begleitet mich des Himmels Huld. Doch hatt ich einen teuren Erben, den nahm mir Gott. Ich sah ihn sterben. Dem Glück bezahlt ich meine Schuld. Drum, willst du dich vor Leid bewahren, so flehe zu den Unsichtbaren, dass sie zum Glück den Schmerz verleihen. Noch keinen sah ich fröhlich enden, auf den mit immer vollen Händen die Götter ihre Gaben streuen. Und wenn's die Götter nicht gewähren, so acht auf eines Freundes Lehren und rufe selbst das Unglück her. Und was von allen deinen Schätzen dein Herz am höchsten mag ergetzen, das nimm und wirf's in dieses Meer. Und jener spricht, von Furcht beweget, von allem, was die Insel heget, ist dieser Ring mein höchstes Gut. Ihn will ich den Erinnen weihen, ob sie mein Glück mir dann verzeihen, und wirft das Kleinod in die Flut. und bei des nächsten Morgens Lichte, da tritt mit fröhlichem Gesichte ein Fischer vor den Fürsten hin. Herr, diesen Fisch hab ich gefangen, wie keiner noch ins Netz gegangen, dir zum Geschenke bring ich ihn. Und als der Koch den Fisch zerteilet, kommt er bestürzt herbeigeeilet und ruft mit hocherstauntem Blick: Sieh, Herr, den Ring, den du getragen, ihn fand ich in des Fisches Magen. O, ohne Grenzen ist dein Glück! Hier wendet sich der Gast mit Grausen: So kann ich hier nicht ferner hausen, mein Freund, kannst du nicht weiter sein. Die Götter wollen dein Verderben. Fort eilig, nicht mit dir zu sterben. Und sprach's und schiffte schnell sich ein.